Es saßen zwei Gestalten auf dem Donnerbalken und sie schrien nach Klopapier. Und dann kam der Dritte und setzt sich in die Mitte und sie schrien nach Klopapier. Und dann kam der Vierte, bei dem die Scheiße schmierte und sie schrien nach Klopapier. Und dann kam der Fünfte, der sich die Nase rümpfte und sie schrien nach Klopapier. Und dann kam der Sechste, bei dem die Scheiße kleckste und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Siebte, der die Scheiße siebte und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Achte, bei dem beim Scheißen krachte und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Neunte, bei dem die Scheiße schäumte und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Zehnte, der brachte das Ersehnte, eine Rolle Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Elfte und nahm sich gleich die Hälfte, eine Rolle Klopapier, Klopapier! Geschissen. Wir hatten hier an die Decke geschissen. Aber mein Asshole nicht. Fühlt sich ein bisschen an wie bei Big Brother. Die gucken einem alle beim Machen und Sachen und Tun zu. Hauptsache nicht beim Fappen, Alter. Also das war wieder eine architektonische Meisterleistung von Kalle Kuschinski. Da muss ich mir selber mal auf die Fettrolle klopfen. Das ist ja wohl unfassbar. Call me, Alter. Call me, Mr. Kalle.